nicht betrügen, weil es die Gläubigen nicht fallen noch verderben lässt. Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet, so fasst mein Herz sich und lässet sich begnügen an Gottes Vater treu und huld und hat Geduld, wenn mich ein Unfall rühret. Gott kann mit seinen Allmachtshänden mein Unglück wenden.